All right, Fiete. Und denn den noch. Dogund, de Grote. Ich muss dann aber auch. Bloß den noch. Ist gut. Und de denn Dorröber. Ei, ei. Wo wollt du denn nur aller bloß? Na, Herrn Martin. Ach, de. So früh all? Je eher ich da fertig bin, je eher kann ich Brot köpen. Wie ein Bäcker ist so und so allen Slang. Eben. Mog, was du wollt. Tschüss. Jawohl. Du, Baum ab. Komm her. Ich fahr dir mit an. Danke. Ein, zwei. Geht doch. Das ist für die. Das ist ein Büdel? Ja. Hier, Porree und Blumenkohl. Danke. Oh, der Porree ist all weg. Brauchst du ja nicht nehmen. Ist all gut. Oh Mann, nur muss ich aber auch. Morgen früh Glock fair? Ja. Kein Klo. Altona. Regenschein 123, Rotten. Niederdeutsches Hörspiel von Hans-Helge Ott. Ah, Herr Kommissar Kentner. Entschuldigung. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Tut mir leid. Nun, wo der geschätzte Kollege Kentner da ist, können wir wohl anfangen. Ja, deit mir wirklich leid. Also, es gibt Änderungen am Dienstplan. Wir sind gezwungen, die einzelnen Polizeiwachen verstärkt zu sichern. Darum gibt es einige zusätzliche Nachtdienste. Das betrifft insbesondere die Herren Genting und Hansen. Sie sichern unsere Wache hier. Nehmen Sie zwei Wachtmeister dazu. Des Weiteren Hasewinkel und Neusser verstärken die Wache Ottensen. Dienstbeginn für die Betreffenden heute Abend um 8 bis morgen um 6. Kentner und Nörkes Reife, ebenfalls 8 bis 6 in Ottensen. Augen offen halten. Wenn irgendwas Verdächtiges, irgendwas Ungewöhnliches ist, sofort melden. Ist das soweit klar? Nee. Meine Herren, Sie können weitermachen. Und die mit dem Nachtdienst nehmen sich jetzt mal eine Mütze voll Schlaf. So, ich lauf dat wert. Vielen Dank, Mutter Henke. Doch nicht für. Wenn See hier nicht reinmucken den, denn so seht dat hier bald ut as in Hönerstal. Was schuld so mucken? In See eher'n Toastern. Tja, dat Bein hab ich in Verdöng verloren. Ja, ja. Dezember Sestern. Boah, doch vor Weihnachten. Hab's all vertellt. Und den Arm müssen sie mir Söbentein abnehmen. Die hätt sich nicht wieder verholt. Und nu sitze do einen erfolgreichen Kopmann und könnt sich man knapp rügen. In Schon ist dat, wenn sie mich fragt. Mann. Mit See erhöb kann ich zumindest noch ein bisschen. Na! Luthermann ist all gut. Ich hab auch was für See. Sie hätt mir doch all betont. Beten wat extra. Nix, da will ich nix von hören. Nee, nee, tüft sie. Ich's mög doch gar nicht. Hier, nehmt sie die. Zika! Dat is ein Gude. Die könnt sie doch enttuschen. Wo anschall ich denn noch ins Wattmark kommen? Das geht doch nicht. Und dann bringt sie mir auch Fogen noch was zu eten mit. Ein Schlag Suppe, der überbleiben die ist. Die ist Gold wert. Nehmen Sie die Zigarre. Ich bitte Sie. Bitte was? Na denn? Sie sind ein guter Mensch, Herr Martin. Du bist aber gut, Mutter Henke. Anders muss ich doch holen. Moin, Siegfried. Fiete, wie geht es denn? Ach, Mutja. Müde siehst du aus, mein Alter. Pass mal auf die Aufhörste. Ja, hast ja recht. Man war schallig morgen. Tag und Nacht arbeiten, da liegt kein Segen drauf. Hm. Sie hätten mir jetzt noch einen Nachtdienst abbrummt. Ach, du Schande. Mit morgen früh, klock's das. Und um vier schallig all wieder auf den Markt ziehen. Na, bravo. Und du? Kommst du auch wieder runden mit den drei Orgel? Was denkst du denn? Diese Woche habe ich bestimmt schon eine Million ingenommen. Langt ja halt für zwei Schieben Brot. Heute Nachmittag bloß noch für eine, wa? So sieht das gut. Schick mal da, die Kinder klauen Kohlen. Oh nein. Ja, na da, die sind da eben von Wahn gefallen. Ich sehe nix. Sag mal, was bist du eigentlich für ein Polizist, wa? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich muss dich doch verhaften, die Jörn. Ja, recht hast du. Zwangsarbeit, zumindest 10 Minuten. Was ich mein? Du bist ja kein Polyp, du schummelst ja bloß. Was ist das? Hier, kickte sich mal Minutwies an, Herr Orgeldreier. Fälschung, Sieg auf 100 Meter. Noch ein Wort. Und Sie sind verhaftet, Sie Kurbelakrobat. Kentner hieß er, kick mal an. Ist so was an Uto setten? Nee, jetzt kennen wir uns schon seit, warte mal, 4 Jahre sind es schon, wa? Und ich kenne deinen Nachnamen noch nicht, das ist doch zum Piepen. Ich kenne den ja auch nicht. Den sage ich auch nicht. Das ist mal zu gefährlich, Herr Polizei. Ich glaube, ich muss mal ein Auge auf die haben. Wenn du schlau bist. Sag ich mal, kannst du eigens leben von dat, was der Lüti gäft in diese Tiden? Oder schall ich dat Leber nicht fragen? Ach, weißt du, egal was ist, Ratten kommen doch immer irgendwie durch. Oh. Ist doch so. Moin, Mutter Henke. Moin, Herr Levi. Wo geht? Wunderbar. Und Sie? Just so, Mutter Henke. Ich sehe bloß noch ein Brot. Ist der Rest da weg? Wer halbig 8 hat verkauft? Der Lütstunden alle an, als ich oben muckt habe. Dann gibt sie mir das, Mann. Ob wie. 700. 700 Millionen? Wenn Briefporto all 3 Millionen kosten deit? Gott, oh Gott. Weißt du, was ich heute Morgen lest habe? Nee, was denn? 1 Dollar, nicht? Weißt du, was der nur wert ist? Nee. 5 Billionen. 5 Billionen Mark? 1 Billion, das sind 1000 mal 1000 Millionen Mark. Und für der Amis sind das 20 Cent. Da kann sich kein Mensch gut denken, sowas. Was soll bloß und uns warm? Das ist bloß durch den Schandvertrag von Versailles. Der Franzen, der will uns uthungern. Darum hebt er uns auch das Ruhrgebiet weggenommen. Und da kann er nix an tun. Wo kämen wir dann ans Utborden? Der einfachen Lüd. Der Kaiser sitzt kommodig in Holland und hackt Holt und wie hungert. Der hackt Holt? Das ist unklug. Habt ihr da gar nicht gehört? Hätte auch anders nichts mehr zu tun. Nicht zu glauben. Wartet da doch mal ein Kind, der die Franzen wieder Hammelbein kriegt. Ja. Aber Kanzler Kuno hat ja auch kein Führer in Mors. Was hätte er gesagt, dass der Franzen sich das Ruhrgebiet schnappt habt? Was hätte er denn gesagt? Passiven Widerstand, hätte er gesagt. Passiven Widerstand. Sonst hätte ich einen auf den Kopf müssen dir kriegen. Das ist mein Main. Tja, wie wart ja nicht fragt. Was das Dresemann das nur schafft? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und darum kostet ein Brot nur 700 Millionen Mark. Wir könnten auch froh sein, wenn wir noch Mehl habt. Na denn, in Gottes Namen gebt sie mir ein halbes. Wie viel habt ihr denn? 500 Millionen. Gestern wird das noch gehen. Na, gestern Abend wird das auch gar knapp wehen. Hier, nehmt sie das, Mann. Freundschaftspreis. Danke. Das ist super nett. Und dann mag ich den Laden dicht. Mehr gibt ja nicht. Moin, Herr Jordan. Ah, Büttner, na? Was hast du mitgebracht? Söstein mal 25, 400 Zigarren. Ist ja fliedig. Die Familie hält ja mit, Herr Jordan. Den Lüde auch, all? Ja, der auch. Der muss die Bläder fuchtig machen. Kiek, so ist das recht. Lies mal her. Bitte, Herr Jordan. Ist was nicht in Ordnung, Herr Jordan? Was ist das hier? Was denn? Hier, das Trunk. Aber das ist doch kein Strunk. Das ist doch ein Order, ein Blatt. Das hört doch zu. Das will doch kein Mensch smoken. Wo schuld wird das denn verköpen? Aber das ist doch normal. Ein kann auf der Order nicht gut snieden. Dann musst du ja eben Flachs snieden, Büttner. Das schust du Bilutten weten. Ich hab das immer so mogt. Denn hast das immer verkehrt mogt. Den kannst du wohl wegsmieden. Ja, wenn sie meint. Dann mog ich sie gern nähe. Durchhalt nicht anlegen. Von wegen ein schall ich mir all 400 Rutpulen und ankicken, der kann's all wegsmieten. Um Gottes Willen, Herr Jordan, wo schall ich denn von leben? Na los, gib her, ich geb dir den halben Preis. Für all? Was denn anders? Aber das langt doch nicht. Ich muss doch auch wieder einen Tabak köpen. Es gehört dann eben nicht. Herr Jordan, bitte. Halben Preis oder nix. Muss eben beten fliedig sein. Beten gauert rein, denn langt das Geld auch. Hier, nehm das oder nicht. Danke, Herr Joron. Wollt ihr nur nähen, Tabak? Mutig, ja. 4 Milliarden zu packen. Oh Gott. Ja, was ist? So viel helfe ich ja nicht. Dann seh tot, dass du Land gewinnst. Walter? Ja? Was ist? Ist noch was? Nee, egal. Nummer 2. Was ist denn? 4 Milliarden. Oh, da bist du ja endlich. Moin, Beke. Du bist ja lang weg gewesen. Ich wäre ja noch beim Bäcker. Na. Die haben uns nach ein Brot da. Achte mir, hätte den Laden dicht gemacht. Dann hättest du was kriegen? Ja, das letzte. Du, das hätte eben 700 Millionen kost. 7? Oh, ich glaube, das hört nie nicht wieder ab. Ich habe bloß noch 5. Dann hätte mir das für 5 gegeben. Hast Muskel hat. Der ist nett, der Herr Levi. Vielleicht können wir ein Teil von das Brot ja auch verköpen. Mal kicken. Ich muss mir ins Dort hinsetzen. Dann muck du mal eben den Laden. Ich muss gauna da aftake. Wo geht Oke denn? In Augenblick slappt, hey. Ich muss ihm Hostensaft besorgen. Noch so eine Nacht als der letzte will ich nicht beleben. Am Lippenstackel. Ich habe eine halbe Mettwurst entpackt. Will hoffen, dass er mir dort für den Hostensaft gut gibt. Ein halbe Mettwurst? Das schalle wohl. Bitte denn. Ein halbe Mettwurst. Was der Obstanz wohl wert ist. Ich komm mal. Ich bin bloß, Mutter Henke. Ach, Herr Kenner. Sind Sie gar nicht in Dienst? Nee, ich hab heute Nachtdienst. Oh, und die Markt morgen früh? Ja, weet nicht, muss ich mir noch was infallen lohnen. Heute Nachmittag geh ich wieder noch in Dienst, vielleicht muss ich denn heute Nacht nicht so lang. Sie moracht sich auf, Herr Kenner, das ist nicht gut. Ja, was soll ich morgen? Von dat, was es dort mir betont, kannst nicht leben. Hier, ich habe auch was mitbräucht. Ein Blumenkohl. Oh, lecker. Und 2 Stangen Porree. Wunderbar, Herr Kenner. Die Porree ist all beten welk. Das mag nix. Die leg ich in Cold Water, denn stot die wieder als Soldaten. Jo. Wo geht er denn den Lütten Oke? Letzte Nacht hätte er Gold weghaust. Oh. Beke, ist just los, Haustensaft für ihn zu holen. Mensch, der arme Kerl. Ach, das war da wieder. Kinder, sepp Fogen mal wat. Ja. Ich geh dann wieder. Ich hau mir beten ob Ohr, denn bin ich heute Nachmittag wieder auf dem Damm. Hier, vergeht ihr Butterbrot nicht. Hef ich doch extra für Seemogt. Vielen Dank, Mutter Henke. Morgen kriegt sie denn komm Suppe mit. Die muckig ute Porre. Oh, herrlich. Und dann hef ich hier noch wat für sie. Für mich? Wat denn? Hier? Ein Zigar. Hef ich auch geschenkt kriegen. Aber das geht doch nicht. Natürlich geht das. See bringt uns all doch was von Mart mit. Denn so traf ich sie auch mal ein Zigar schenken. Oder schall ich dieselben schmücken? Ich weet gar nicht, was ich sagen soll, Mutter Henke. Nanu, Herr Kentner? Um düsse Tiet? Ja. Ich hef Nachtdienst. Ach so. Was ist denn das für ein Zigar? Der ist von Herrn Martin. Hef ich Herrn Kentner schenkt. Kick mal, was er uns mitbräucht hätt. Schenkt? Ja, warum nicht? Was glöft sie, was wir da für ab'n Swatmark kriegen, Herrn Mutter Henke? Oh Mensch, das ist wohl. Hier, nehmt's er trüch. Das kommt gar nicht in die Tüte. Doch. Ich schmück auch gar nicht mehr. Das ist doch dumm Tüch, Herr Kentner. Nee, Mutter Henke, Beke hat recht. Das ist nicht der rechte Tiet zum Schmücken. Ich muss dann auch los, anders slob ich noch ins Dorn hin. Ja, tschüss denn. Na, das hättest du ja wunderbar hinkriegen. Ist doch wahr. Beke, hey, wo acht Beton umfallen? Da tot wie auch. Den Dach bietet Polizei und nachts auf dem Markt, da der Mann knapp über die Runden kommt. Und dann bringt er uns meist Elke in Dach Eden mit. Dat he für seine Arbeit ob Mark kriegt, stats dat he dat für sich behält. Er kann ja gar nicht gucken in sein Koma. He helpt uns, wo he kann. Hätte denn nicht mal in Lütte Belohnung verdient? Aber Oke ist krank. Ich muss doch Medizin für ihn köpen. Ja, dat verstehe ich ja. Aber ich bin so bang, dat he sich de Motten holt. Guten Tag. Hallo? Kann ich hier mal ein Anzeichen mucken? Ja, meins ehrlich. Was kann ich denn für Sie tun? Ich will ein Anzeichen mucken. Aha. Stellen Sie sich mal doll. Was geht das denn? Büttner. Ferdinand Büttner. Ah. Und wo keinen willst du anzeigen, Herr Büttner? Nee, andersrum. Ich heit Jorda. Und wo keinen willst du nur anzeigen? Na, den Büttner. Der hätte nämlich geklaut. Augenblick. Das muss ich eins mal abschreiben. Also, sie heet Jordan. Richtig. Vornamen? Walter. Wohnhaft? Moin, Herr Kentner. Moin, Herr Kruse. Na, willst du sich mal wer an Abel holen? Nee, will nicht. Was kostet denn Obstorns? Nix. Die kostet für See gar nichts. Nee, nicht immer Wetter. Das geht nicht. Ach, Herr Kentner, See sind die einzigste Polizist, die noch nie nicht jedes was schenkt angenommen hat. Das will ich gar nicht hören. Der anderen nimmt sich einfach einen Appel oder einen Bären und dann ist Geld. Und See betreut all die Johann. Natürlich. Aber sie möchte doch auch prüben, oder? Wieso das? Du hast Polizist. Ist nicht so. Hier, nimmt sie denn mit und dann prüft sie ihm in Ruhe. Ich sag doch, dat geht nicht. Und für den Lütten auch, hä? Nö. Lüt Kind muss doch mal ein Appel haben. Wo geht ihm eigens? Geht so. Der hat Husten. Seht sie? Hier. Nehmt sie denn mit. Seht sie ihm, die ist von mir. Hört sie mir, Toh. Ich drüff dat nicht. Und dat is auch gut so. Ach, sie meint. Nehmt sie nicht für ungut, Herr Kruse. Aber ich kann nicht anders. Likas, vielen Dank. Adschüss. Adschüss, Herr Kentner. Das ist vielleicht ein gediegen Udel, Herr Kentner. Ernst, bist du auch allwetter da? Ich kann so und so nicht schlafen. Ich will töten, dass das heute Nacht nicht so lang dauert. Ja, das wäre gut. Du arbeitest morgens noch auf dem Markt, oder? Ja. Und was machst du? Wieso? Oder kannst du von dort leben, was du hier verdienst? Nee, das nicht direkt. Woran smogst du das denn? Ach, fehlst du doch. Bitten da oben abholen, bitten nett sehen zu den einen oder anderen. Ach so. Du isst doch nichts bi. Mogst du all? Natürlich. Wer denn was mit der Wiel? Ja, ein Anzeig. Ah, wegen was? Hier wäre ihn von der Zigarrenfabrik Schriever. Du hätt ein Tabak klaut. Aha. Der Mann heißt Walter Jordan. Das war so ein Ort Vorarbeiter. Und er sagt, er ist sicher, dass ihn Ferdinand Büttner in Packen Tabak mitgehauen lädt, dass er einen Augenblick weghicken day. Ferdinand Büttner? Die Zigarrenmoker? Ja. Kennst du ihn? Na ja, nur kennen. Du musst wohl einen Hänschen kabuft, Herr Söken. Ja. Mal kicken. Kenn ich das, ob du hochdrücken kann. Puh. Wart ja wohl nicht lang duern. Wollt du das morgen? Ja, warum nicht? TÜV, ich geb dir die Adresse. Beke? Ja? Ich muss los. Mein Rente abholen. Ist gut. Ich go den Glicks wieder kicken, was ich inköpen kann. Viel Glück. Danke. Bitte. Büttner? Ja. Ferdinand Büttner. Der ist Zigarrenmoker. Arme Sau. Das kannst du laut sagen. Also, der hätte Zigarren, die hier einen Weg lang dreit hätte, zu der Fabrik bräucht und wohl sich nähen Tabak erfahren. Aha. Und dann hätte Kerl von der Fabrik einen Fehler in einen von den Zigarren gefunden. Und denn? Denn hätte ihm bloß die Hälfte von das Geld dafür gegeben. Ja, für all Zigarren, was das? Das wären 400. Oh, Vater. Und darum habe ich nicht mehr noch Geld, um den Tabak mitzunehmen. Und das heißt natürlich... Hey, kann keine Nähe Zigarren mehr drein. Und nicht mehr verdienen. So sieht das gut. Er hat drei Kinder. Oh, nee. Die hält dem Bien Zigarren drein. Und sind froh natürlich auch. Und die haben Hunger, nehme ich mal an. Was schulden sie wohl nicht. Und dann müsste der Mann von der Fabrik mal einen Augenblick rut. Ah, und dann ist dem Büttner ein Paket Tabak zugelaufen, richtig? Just dat. Ja, dafür kann er ja nicht. Und jetzt? Nun muss ich sie in Wohnung durchsögen. Und wenn da ein nähet Paket Tabak ist, denn so muss ich das mitnehmen. Und M liegt's mit. Das wäre ja nicht so gut, wa? Basigen Schied wäre das. Aber wenn da gar kein neues Paket Tabak ist, dann ist er ja aus dem Schneider, oder? Ja. Dann muss ich mich bei M entschuldigen. Und die Polizei sögt wieder, wo kein den Tabak klaut hat. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass die Polizei den Spitzbuben Ding festmachen kann, ehe die Sianfabrik davon pleite geht, wa? Also, ich muck nur erstmal ein Viertelstunde was anders und dann geh ich noch der Eulenstraat 28 in den Keller. Wo wohnt hier nämlich der Büttner? Oh. Und dann seht wir. Dann sehen wir ja. Und dann wissen wir mehr. Komm mal. Hallo, Marie. Sag mal, du hast dich ja ganz gut gemacht inzwischen. Ist das jetzt dein Laden? Was wollen Sie hier? Och, ich bin gerade vorbeigekommen. Bitte gehen Sie. Na, warum denn so feindselig? Hm? Stimmt das, was man erzählt? Dass du einen kleinen Jungen hast? Hauptsache auf, ab das Day. Herr Büttner. Herr Büttner. Keine Angst, Herr Büttner. Nun machen Sie doch einfach mal auf. Das ist ein bisschen eilig. Herr Büttner. Ich komme extra aus Berlin. Wollen Sie denn die Erbschaft nicht annehmen? Was willst du denn? Menschenskind, Sie sind aber auch misstrauisch. Ich muss mit Sie mal ganz kurz reden. Und das sollte nicht hier eine Tür sein. Nun haben Sie keine Angst. Oder sehe ich aus wie ein Polizist? Jetzt sei doch mal vernünftig, Marie. Ich hät nicht, Marie. Ich helf nie nicht, Marie, häten. Sei nimmt er den Sterns bloß, so will sie sich enorm nicht machen können. Ach, das sind doch alles alte Geschichten. Es geht doch um was ganz anderes. Die Zeiten sind schwierig. Für uns alle. Da müssen wir uns doch gegenseitig helfen. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Von wegen. Sei süd ob ein Hapag-Dumper und wie hier mit schwimmen. Anders Gott wie inner. Eben. Wir wollen doch alle nicht, dass der Kleine untergeht. Gerade als Kind muss er doch für seine Entwicklung alles bekommen, was er braucht. Wie heißt er eigentlich? Für wiss nicht so was, sei. Wir, meine Frau und ich, wir würden ihn gern in den Schoß unserer Familie aufnehmen und für ihn sorgen. Zumal meine Frau leider ein eigenes Kind versagt geblieben ist. Sei mit Malsin. Denk drüber nach. Wenn du den Jungen liebst, wirst du doch gewiss das Beste für ihn wollen, oder? Ja, findest du nicht, dass du ihm das schuldig bist? Soll er als Hungerleider aufwachsen? Rachitisch, schwächlich, mit schlechten Zähnen, ohne Bildung, ohne wirkliche Chance im Leben. So eigennützig kannst du doch nicht sein, Marie. Ich hate nicht, Marie! Herr Büttner? Ja? Polizei. Sie sind Ferdinand Büttner, Zigarrenmacher, wohnhaft Eulenstraße 28? Ja. Ich muss eine Haussuchung bei Ihnen machen. Widerstand ist strafbar, das wissen Sie ja. Also, bitte lassen Sie mich in die Wohnung. Nun mal sinnig. Sie passiert nix. Kommt Sie mal rennen. Ich hab nix zu verbergen. Danke. Und nu? Sind Sie allein? Meine Frau und die Kinder sind blank an. Arbeiten Sie hier normalerweise? Ja, hier. Blank an Slopfi. Sie habt diese zwei kommen? Ja. Mit 5 Personen? Naja, die Kinder sind ja noch nicht so groß. Und wo so Arbeit hier nimmst? Wie? Wir habt ja keinen Tabak mehr. Ah. Gut. Ich muss nur eben in der Ecken kicken. Seh, was dort. Ja. Gut. So, was habt ihr denn da? Das ist ein Dick. Sorgens war das mir nicht mehr Köln. Und in der Chap? Tassen und Töllers. Hier, kickt sie. Ist gut. Das ist ja so zu sagen, auch uns Kölk. Ja. Oh, was habt ihr da denn? Der Bog? Ja, Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft. Wie lest uns vor? Geheit der Arbeit, ihr Gauer, von der Hand. Friedrich Engels. Ja, ich weiß, aber... Na, alles in Ordnung. Ja. So. Denn muss ich aber eher Familie leider auch noch eben stören. Blang an ist also die Slopkoma? Ja, kurz immer drin. Meke, was machst du denn? Packst du? Das ist ja gut. Ist dir die Dövel bemerkt? Was ist denn los, Lütte? Hey, wer da? Wo kein? Die Dövel. Was? Rickmar Jakobsen. Denn du damals Hostern wärst? Was wollt ihr denn hier? Hey, wohl Oke mitnehmen? Hey, wohl wat? Glüft, sag's, will hier mit damals Gewalt antun, hat ha ein Recht ob dat Kind. Da blüft ihn doch glatt weg, die Luft weg. Ich mut hier weg. Weg? Wo wollt du denn hin? Weht nicht, bloß weg. Nur mal langsam. Nur bruckt wie erstmal in Köln Kopf und warme Feld. Ich mut doch jichtens wat moken. Richtig, nachdenken. Nordenken hält nur nicht. Nordenken ist das Einzigste, was nur helfen deit. Ich snack mit Herrn Kentner. So, denn ist Bise ja alles in Ordnung. Denn muss ich auch wieder. Kommt sie noch eben mit Hut? Ja. Ja, Herr Büttner, das tut mir leid. Auch die Polizei kann sich mal irren. Da wollte sie wohl jemand verleumden. Wenn Ihnen sowas nochmal passiert, dann sagen Sie uns sofort Bescheid. Und entschuldigen Sie die Störung. Danke. Ich hab bloß mein Pflicht dorn. Wo, Lord? Viertel nach drei. Klein mir an, Maus. Das nimmt kein N. Lot uns die Zeise noch eben um der Ecke gehen. Von mir gut. Du, allwetter ein Gaslicht zwei. Ja, jümmer dütt hier. Allnächst lang. Würd wie morgen melden. Was wieder tot oder nicht? Likas. Du hast halt ein. Gott wie mohen. Ach, und ich weet auch, wen das ist. Ja, ich auch. Na, Mieze? Ja? So laut noch in der Wengs? Bist du ja auch? Ich hab ja Dienst. Ich ja auch. Schulden Sie nicht lieber eine Huskorn, Frau Schüttler? Und wo schall ich von leben? Ist denn ein Bisee eher Kinder? No, was schätzt du auch ab? Also, passt du mal ob sich ab, ne? Ich will nicht, dass er Ärger kriegt. Bin ich ja anwend. Ihn wend sich an eins, ne? Ist doch so. Mietze, mein Söte, komm ich nicht in den Pärwagen. Ich pass all ob. Der ist noch gut wie Nana, oder? Ja, nur drei Kinder. Wo wohl du hin? Geh du mal im Zeiseto. Ich kick mal hier längs. Ja. Wie droppt uns hier Wetter? Na, hätte ich niemals gedacht. Psst! Hallo? Ken ist da? Was mockt sie da? Was? Nix. Wie mockt nix? Holt Mul, du Idiot! Das ist doch Herr Kentner. Die ist in Ordnung. Wie dauert nix, Herr Kentner. Wir wollen bloß im Betten spazieren gehen. Mensch, Herr Kruse, spazieren gorn um Klock vier morgens. Ja, wir hätten beiden den Tiet vergehen. Nu sabbel nicht so viel, komm her. Gott sei Dank, Herr Kruse. Morgen früh müsste wer der Grüntüch verköpen. Ja, Sie habt ihr recht. Nu, Mann, los. Gute Nacht. Fiete. Hä? Ernst? Du bist ja noch nicht weit gekommen. Du denn? Ich bin doch freien. Wo schön. Weil der Mensch Spuk muss er haben. Sünderlich, wenn er den Bregen in der Birks hat. Boah, du kannst eh noch oben Geist gehen, weißt du das? Nix los vor Nacht. Für was sie uns wohl für die Nacht endet habt? Weiß ich auch nicht. Ganz ruhig, als das schien. Mhm. Musst du nicht noch einen Markt? Tja, geht ja nicht. Och, ist doch nix, Fiete. Schuss dir doch mal kein Ager in Handeln. Hau auf. Ich kann ja zumindest Bescheid geben, dass ich nicht kommen kann. Mann, tau. Ich hol die Stellung. Meinst du? Stopp mal, die doch hören. Oh. Halt, Sächig! Shit, wir habt nix morgen. Was trifft ihr hier um diese Zeit auf der Straße rum? Och, sie sind tat. Aber nur mal hopp in die Puch. Wir habt noch einen Beten snackt. Wir wollen noch Schüsse nach Hus. Na, dann mal los. Oder willst ihr eben mit auf der Wache? Wir habt doch nix morgen. Das kriegt sie dort in Torweten. Also, was ist? Gut, dann ich. Mitkam, los. Nee, wie Gott ja. Aber wann bitten leifig, wenn ich bitten darf? Ich will jo hier nicht mehr sein. Krottisch. Fiete, wo bliffst du denn? Das ist meist fief. Deit mir leid. Der hätt mir noch einen Nachtdienst obsagt. Ja, nun mal los. Schnacken helpt nicht. Los, fortan. Den Morgen da aflohren. Ist gut. Ah, der Herr Kommissar Kentner. Bleib mir leid. Wenn wir den Morgenappell lieber auf den Nachmittag legen sollen, müssen Sie es nur sagen. So ist gut, Herrschaften. Also, ich wiederhole kurz für den geschätzten Kollegen. Heute Morgen kam es gegen 5 Uhr zu Angriffen auf insgesamt 24 Polizeiwachen. Kommunistische Gruppen haben versucht, sich polizeieigener Waffen zu bemächtigen. In einigen Fällen mit Erfolg. Es handelt sich offenbar um eine geplante Aktion. Besonders drüben in Barmbek sowie in Kreis Dormann, aber auch hier in Altona. Es ist zu Verletzten und bis jetzt zu mehr als 30 Toten gekommen. Verletzt wurden zunächst 3 Kollegen in Barmbek, 5 in Dormann sowie unser Kollege Wachtmeister Alfred Hingst in Altona. Aber es geht ihm gut, er wird jetzt behandelt und wird in Kürze den Dienst wieder aufnehmen können. Unter den Aufständischen gab es bis jetzt ca. 20 Verletzte sowie 4 Tote. 3 in Barmbek und einer leider auch in Altona. Dabei handelt es sich um Kruse, Siegmund. Obst- und Gemüsehändler in der Ottenser Hauptstraße. Der Kruse. Die Polizei hat den Aufstand unter Kontrolle. In Barmbek und Stormann gibt es noch Nester der Aufständischen sowie vereinzelte Barrikaden. Aber ab jetzt befasst sich die Schupo damit, beziehungsweise in Hamburg drüben die Orpo. Heute früh sind in Hamburg 4 kommunistische Abgeordnete festgenommen worden. Es handelt sich um Karl Rühl, Fritz Esser, Alfred Levy sowie Karl Köppen. Die Herren Ernst Thälmann und Hans Kippenberger sind zur Fahndung ausgeschrieben. Den Kruse habe ich letzte Nacht noch angetroffen, zusammen mit dem Ditters. Dor wohl der also bloß. Wie war der Name? Ditters? Ditters, ja. Kurt, glaube ich. Kurt Ditters. Sehr gut. Finden Sie mal raus, wo der wohnt, Mörke. Selbstverständlich. So. Im Übrigen können Sie dann weitermachen, meine Herren. Moin, Mutter Henke. Moin, Herr Kentner. Ich hab gar nicht fehlt, Tiet. Ich will bloß eben ein paar Socken vorbeibringen. Das ist nett von Sie. Ein Steckröf, hier. Lecker. Und ein Handvoll Kartoffeln. Ach, Dich kommt ja alles bestellt. Ist was nicht in Ordnung, Mutter Henke? Ja. Na? Ich wohl so und so mit sie snacken, Herr Kentner. Da geht um Beke. Beke? Was ist mit er? Wohin ist er eigens? Boben, wie Oke. Geht ihm das nicht gut? Doch, doch. Lass sie mir vertellen. Ja? Ich käme gestern rein, da wäre sie dabei und pack ihren Koffer. Ihren Koffer? Sie wäre heil und deel oblöst. Oblöst? Was haben sie denn? Der lieflich Vater von Oke wär da wen, wie denn sie früher Dienstern wär. Rickmar Jakobsen. Hier in Lorden? Ja. Und wat wohl he? Oke. Oke? He mein, bi em ha Oke dat bitter. Sie han Geld und kun em eins geben, wat er brucht. Und bi uns kann er man bloß Hunger schufen und die Teen voller Mut und so wat do her. Und he ha kein Chance in Leben, wenn he bi er blief. Und sin Frau kun ja auch kein Kinder kriegen. Und bi em kun he non dyre Schulden und alles. Und kun leben als ein Prinz. Und da wohl Beke mit dem weg. Und ich hab sech Töf. Lot uns erst mit Herrn Kentner snacken. Wo willst du denn hin? Herr Kentner! Sagen Sie mal, was bilden Sie sich denn ein? Mit Verlaub, Herr Jakobsen. Es geht nicht darum, was ich mir einbilde, sondern was die Leute sich einbilden. Und es wird nicht in Ihrem Interesse sein, wenn das Gerücht aufkommt, Sie hätten versucht, sich ein Kind armer Leute zu kaufen. Was in meinem Interesse ist, das lassen Sie gefälligst meine Sorge sein. Da es ja auch keineswegs das erste Mal wäre, dass reiche Menschen sich ein Kind kaufen, zum Beispiel, weil sie selbst keine Kinder haben können. Ich muss doch schon sehr bitten. Oder aus welchen Gründen auch immer. Für diese Unterstellung werden Sie zur Verantwortung gezogen. Was ein schweres Vergehen ist. Und natürlich ist es die Aufgabe der Polizei, jedem Verdacht gründlich nachzugehen. Ich verbitte mir... Auch um gegebenenfalls falsche Unterstellungen zu unterbinden und strafrechtlich zu verfolgen. Das liegt auch im Interesse des Staates. Augenblick mal. Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Das ist ausgeschlossen. Sie stehen im Licht und sind überall bekannt. Mich sieht man gar nicht. Mein lieber Kokoschinski. So. Da bist du da einfach hin und hast ihn einen Einlauf verpasst, wa? Mi bewert nur noch de Knie. Ja. Komm mal her. Ich dreh dir erstmal eine Zarette. Nee, ich smög nicht mehr. Sollen dette? Ist nicht der rechte Tito und smögen. Sag mal, de Tabak? Hä? Nee, das ist doch kein Tabak. Wat? Kein Tabak? Nee, das sind Buchenblätter. Du lebe, Tiet. Und das schmeckt? Muss man mögen, wa? Denn ist der Tabak also... Der ist wieder da, wo er am meisten gebraucht wird. Aber keine Unruhe, nicht? Du bist ein Golden. Danke verbindlichst. Was ist denn noch? Ja. Willst du... Also komm, nun, lass hören. Ich weiß mir nicht mal nicht mehr, ob welche sieht ich's da. Wie tussen Jakobsen krieg mit Maulen Rappel und wink mit dat Gesetzbuch, dobe hätte ich noch gar nix mogt. Und ob der Anna sieht, helb ich n Dave ute Bredouille und mog mi mitschüllig. Du hast all recht, dass du secht hast. Was bist du eigens für ein Polizist? Nee, das hab ich niemals nicht gesagt. Doch, hast du. So, nun pass mal auf. Auf die eine Seite ist ein armer Schlucker. Und der muss kicken, dass ihn seine Familie nicht verhungert, ja? Und den wollen sie über den Tisch ziehen. Geben ihm keinen Lohn, obwohl er gearbeitet hat, aber der hat ja keine Chance. Und dann klaut der sich ein bisschen Tabak aus dem Lager, wo ein paar hundert Kilo rumliegen, um seine Familie zu retten, weil das nicht anders geht. Ja, aber auf die andere Seite ist ein reicher Sack, der durch die Geldentwertung noch reicher wird, weil den sein Reichtum nicht in Geld liegt, das ist ja nicht mehr wert, sondern in Häuser, Fabriken, Schiffe, was weiß ich, ja? Ja, und der geht jetzt bei und will sich das Kind holen, das er seinen Kammerkätzchen gemacht hat, als es 17 war, ja? Und das nennst du, der hat er noch nicht gemacht? Tja, Fiete, ist das dein Ernst? Wenn ich man jünger wüsste, was richtig ist. Ach ja, ich rate, Rücken ist ja schön und gut, aber es muss auch biegsam bleiben, sonst kommst du doch nie um die Ecken. Fiete? Hä? Komm her. Kannst vier und morgen. Und was ist mit der Körf? Ist er gut. Das kriegen wir auch ordentlich. Du hast ja auch noch zu tun. Danke. Hier, nimm den Kram mit. Ja, gut, fehl. Mensch, das ist aber fehl. Und auch noch Obst. Was ist denn los? So viel habe ich ja noch nie nicht kriegen. Ach, Fiete, das willst du doch. Was? Der Gemeindedirektor von Beichterheide, der von den Aufständischen vorübergehend festgenommen war, wurde gegen 10 Uhr befreit. Als die Ordnungskräfte gegen 14 Uhr die letzten Barrikaden und Nester der Revoluzzer stürmten, hatten die sich angesichts der Übermacht schon aus dem Staub gemacht. Bei uns in Altona ist der verdächtige Kurt Ditters inzwischen auch aufgespürt und festgenommen worden. Die gesamte Aktion war gegen 16 Uhr beendet. Dank an die Kollegen, die erstklassig gearbeitet haben. So, meine Herren, Sie können es weitermachen. Und Kentner, in 5 Minuten bei mir im Büro. Sagen Sie mal, sind Sie denn wahnsinnig geworden? Was ist mit Ihnen los? Machen Sie jetzt Selbstjustiz? Ja, ich weiß, ich wollte nur... Direktor Jakobsen hat mir einen Brief geschrieben, in dem er schildert, wie Sie wie eine Furie in sein Büro gestürmt sind und ihn mit den abenteuerlichsten Vorwürfen überschüttet haben. Ich weiß, ich war aber... Direktor Jakobsen kündigt an, sich bei Justizminister Gustav Radbruch in Berlin beschweren zu wollen. Wissen Sie, was da auf uns zukommt? Ja, es tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Sie stürmen in sein Haus, beschuldigen ihn, ein Kind kaufen zu wollen, ohne auch nur den geringsten Beweis zu haben. Entschuldigung, er ist bei einer jungen Mutter erschienen, die mir bekannt ist und die mit sehr wenig Geld auskommen muss, und er hat ihr nahegelegt, ihm das Kind zu überlassen, weil er ihm mehr zu bieten habe. Ja, ich habe von solchen Fällen schon gehört, natürlich. Aber das ist überhaupt kein Grund, eigenmächtig loszutoben und das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Wenn Sie einen Verdacht haben, dann müssen Sie selbstverständlich zuallererst Ihren Vorgesetzten informieren und der entscheidet dann, was zu geschehen hat. Ja. Oder er leitet den Fall weiter an den Staatsanwalt. Natürlich. Kennen Sie die junge Mutter gut? Ziemlich, Herr Polizeidirektor. Ziemlich. Umso schlimmer, Kentner. Wie lange sind Sie jetzt bei der Polizei? Im Januar sind das... Dann sollten Sie das doch wissen. Jetzt sitzen Sie in der Tinte. Und wir alle mit Ihnen. Ist Ihnen das klar? Jawohl. Jawohl. Aha. Und jetzt? Herr Polizeidirektor, ich bitte um meine Entlassung. Ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Wir haben hier alle Probleme, die man sich nur ausdenken kann, und täglich werden es mehr. Und da wollen Sie sich drücken? Ich wollte nur... Kentner! Reißen Sie sich zusammen. So geht das nicht. Ja. Ich werde Ihnen jetzt mal vorlesen, was ich dem Herrn Direktor Rickmer Jakobsen geantwortet habe. Ich möchte, dass Sie das wissen, schließlich geht es um Sie. Also, sehr geehrter Herr Direktor Jakobsen, bedauerliches Missverständnis. Hier, wir haben es daher für selbstverständlich erachtet, Sie zunächst über die mögliche Existenz falscher und verleumderischer Behauptungen über Ihre Person zu informieren. Gleichzeitig sind wir selbstredend mit Nachdruck dabei, nach etwaigen Verleumdern zu fahnden. Es bleibt uns im Moment nur, Sie höflichst zu bitten, auf die Arbeit unserer erfahrenen und zuverlässigen Truppe zu vertrauen. Über den Stand der Ermittlungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten, mit vorzüglicher Hochachtung und so weiter und so fort. Jetzt machen Sie mal den Mund zu. Herr Polizeidirektor. Können Sie schweigen, Kentner? Jawohl, Herr Polizeidirektor. Dann machen Sie es jetzt. Sie können gehen. Ach, Kentner. Ja? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Moin, Herr Kentner. Hallo, Mutter Henke. Na, wo geht? Mutja, Herr Kentner, Mutja. So. Eieieiei, was habt ihr da denn? Der Höker hat mich von morgen sonderlich fehl entpackt. Ha, sag's er, ein grothöchen Dach. Wisst ihr mal eher. Aua, aua, aua, aua. Der hätte sich ja den halben Markt mitgegeben. Jo, weht auch nicht. So gut noch Obst, Dobi. Den freite Lüttesig. Wo geht ihm das Engs? Wat elk in Dach, Peter? Na, Gottlauf. Aber da müsst ihr doch was von behalten. Nee, nee, nehmt sie, Mann. Zumindest ein Beten Obst. Vielleicht ein Apfel. Gott, ja, der arme Kruse. Ja. An den muss ich auch just denken. Was nur wohl, als sie in Familie wart. So viel ich weht, ha ich keinen. Zum Glück. Ja, mach wohl. Aber nun sind sie auch mal dran, Herr Kentner. Ich? Wieso? Hier hef ich auch mal was für Sie. Was? Was ist das denn? Ein Spirituskocher. Für mich? Heig die doch auf den Böen von. Dann können sie sich auch mal was warm machen in ihr Koma. Aber Mutter Henke. Mein Sub, der ich sie mitgebe, zum Beispiel. Aber das wäre doch nicht. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ach du liebe Gott. Nehm her, wie sie das denn? Hätt mir lieber Lötchen vorgetaut, wie ich das. Mutter Henke. Von mir auch herzlichen Glückwunsch, Herr Kentner. Beke. Und von Oke. Hier, das hätte er für sie tekend. Das ist ja süd. Vielen Dank. Hätte er gestern den hehlen Normedag anseten. Wunderschön. Das hier ist Oke und das sind ja wohl Mutter Henke und ich. Ja, klar. Menschenskind, die kann aber taken, die Lütte, wat? Wo geht es denn? Die grode Kerl, du. Das sind sie. Ich? Klar. Oke bewundert sie doch so. Also. Moin. Darf ein Rinn kommen oder ist das hier privat? Immer Rinn in die gute Stuf. Ernst? Du hast das auch gewusst. Klar, das wird wieder real. 50 wart ja nicht jeden Tag. Ach so, wat? Hier, das ist von den Kollegen und von mir natürlich. Ein Buddel Köln? Ernst, das ist ja ein Vermögen. Kein Problem, Fiete. Wir habt einfach uns Pistolen an die Kommunisten verkauft. Da müssen wir aber gleich mal einen Lütten probieren. Na, das würde ich doch hüben. Oh ja, ich nehme auch einen Hürlöttenflug. Versteht sich, Mutter Henke. Guten Tag, die Herrschaften. Siegfried. Man kann mir mal Ihnen helfen, dass ich mit meinem Orchester durch die Tür... Och, ihr hört sie Musik, Dobby. Ja, ich hol die Tür open. Danke sehr. So, jeden. Ja. Danke. Dürft sie, wie mag man bitten Platz her? Ja, ja, wenn ich hier an die Südgau, dann geht das all. Schiete, lass dir gratulieren. Ich danke dir, Ulfrin. Ich hab da auch noch einen mitgebracht. Der will dir auch noch was überreichen. Komm mal rin, Ferdi, nicht so schüchtern. Schönen guten Tag. Und von harten Fee Glückwunsch. Herr Büttner, du lebe Himmel. Ich hab hier auch noch was für Sie. Und schöne Gröten von min Familie, Schellig, bis dahin. Du kriegst den der nicht, Joe. In hele Kiste Zigarren. Oh, nee. Was ist denn? Das geht nicht. Oh, hab ich was verkehrt, Mock? Nee, das ist so viel wert. Und in diese Tiden. Augenblick mal, ich hab ja auch noch ein Geschenk. Aha. Ja, ein Lied, handgedichtet, extra für dir. So, nun leg mal die Ohren an, jetzt geht es los. Da war einmal ein stolzer Tiger, dem knurrte der Magen sehr. Drum wollte er eine Gazelle fangen, doch das war grad reichlich schwer. Da lag am Wegesrand im Graben in Butterbrot Papier ne einsame Stulle mit Käse und Schinken, doch das war nicht so sein Bier. Er knurrte, das kann ich nicht essen. Die Stulle gehört mir ja nicht. Drauf tat er tüchtig weiter Hunger, bis dass er am Ende verblich. Der Bär hätt gerne was Süßes gehabt, bei Bären ist Honig beliebt. Doch fand er keinen, obgleich er ihm suchte und wusste doch, dass es ihn gibt. Die Maus kam und piepste, sag du nur der Katze, dass ich dein Bruder bin. Denn führe ich dir zum Dank dafür gerne zu einem Bienenkorb hin. Da brummte der Bär, nein, niemals, Bestechung nehm ich nicht. So sehnte er sich ewig weiter, bis dass er am Ende verblich. Und die Familien vom Bär und vom Tiger, die weinten um beide sehr. Wie waren die Bäden doch stolz und edel, doch die hilft jetzt keinem mehr. So wie ein Rettungsschwimmer, der sich mal überschätzt. Und weil er et Jut mit bald retten versäuft, nun weiß keiner, wer ihm ersetzt. Und nun weiß keiner, wer ihm ersetzt. Moral: Man kann sich schon mal eine Zigarre gönnen und trotzdem bleiben, der man ist. Altona, Legenschein 123, Rotten. Niederdeutsches Hörspiel von Hans-Helge Ott. Die Rollen und ihre Darsteller: Friedrich Wilhelm Kentner, Oskar Ketelhut, Siegfried, Peter Kämpfe, Mutter Henke, Edda Loges, Beke Harksen, Nele Larsen, Kriminaldirektor Michael Prelle, Ernst Nörke, Frank Jordan, Martin, Bernd Schröter, Jordan, Erki Hopf, Büttner, Robert Eder. In weiteren Rollen: Till Huster, Stefan Schad, Gesa Retzlaff, Maike Meiners, Harald Mark und Flavio Kiener. Komposition: Bernd Keul. Technische Realisation: Kai Poppe und Kerstin Düring. Regieassistenz: Leo Schenkel. Regie: Hans-Helge Ott. Produktion: Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk 2024. Redaktion: Ilka Bartels.